Vielleicht erst den Satz, dieses merkwürdige Wort Entrepreneurship. Warum sagen wir nicht Unternehmer oder Unternehmertum? Im Englischen ist diese Unterteilung von Entrepreneurship und Business Administration Gebrauch. Und diese Unterscheidung ist sehr hilfreich, weil sie dem Entrepreneur sozusagen aufträgt, das Neue in die Welt zu bringen. Und Business Administration ist das Management, ist die effiziente Verwaltung. Deswegen hier die Rede von Entrepreneurship. Der Kern also ist, sich etwas Neues auszudenken und dieses Neue umzusetzen. Und es wurde schon ein bisschen deutlich in den Vorträgen vorher, natürlich ist Entrepreneurship nicht nur Business Entrepreneurship, sondern es kann sich in eine ganze Reihe von Bereichen ausdehnen. Social Entrepreneurship haben wir gehört. Es gibt natürlich auch sowas wie Cultural Entrepreneurship. Es gibt auch Entrepreneurship in Unternehmen, aber häufig kommt es von außerhalb. Organisationen, Bürokratien sind oft nicht die besten Freiräume, in denen Neues entsteht. Ich würde gerne der Frage nachgehen, wie aussichtsreich ist es für Entrepreneurs, wie aussichtsreich ist es für Gründer, die etwas Neues in die Welt bringen wollen, wie aussichtsreich ist es für sie, in einem Umfeld zu sein, das ihnen Innovation auch ermöglicht, wenn es nicht Mainstream ist, wenn es nicht sich anpasst an das, was alle anderen machen. Wir haben gehört in den Vorreden, dass es darum geht, dass wir radikal andere Ansätze gewinnen in der Ökologie, aber auch in anderen Bereichen. Gibt es eine Chance, mit ethischem Verhalten, das ist das Thema, durchzukommen, ohne dass man aufgibt, ohne dass man zum Aufgeben gezwungen wird? Ist es möglich, mit Innovationen, die auch ethisch mitgedacht sind, sich am Markt zu behaupten? Dieser Frage will ich nachgehen. Und die Gegenthese ist, es ist nicht möglich, es sind eigentlich Flausen von Idealisten und denen werden die Flausen schon ausgetrieben, wenn sie erstmal in der Wirklichkeit des Marktes sind. Ich bemühe mich ja immer mit Nachdruck und Leidenschaft meinen Studenten beizubringen, dass Entrepreneurship eine notwendige Berufsperspektive ist und auch eine sehr spannende, eigentlich der beste Lebensentwurf, den man sich vorstellen kann. Ich bin nicht von anderen abhängig, sonst bin ich immer von anderen abhängig. Von der Einschätzung des Lehrers, des Hochschullehrers, meines Chefs und aller möglichen Leute, die mich beurteilen. Die Chance des Entrepreneurship ist, dass ich mich davon ein Stück frei machen kann und mir selber die Anerkennung hole, nicht von anderen abhängig bin. Und die Anerkennung kommt über die Kunden und die müssen sogar noch dafür bezahlen, dass sie mich anerkennen. Also eigentlich ein spannender Entwurf, vielleicht der mit den größten Freiheiten in der Theorie. Und dieser Satz einer Studentin, nachdem ich mich wirklich bemüht habe, zu erklären, dass heute Entrepreneurship für eigentlich alle Menschen möglich ist. Es ist nicht ein Mangel an Kapital. Guten Konzepten laufen die Kapitalgeber hinterher. Es ist auch nicht ein Mangel an Wissen. Wissen war noch nie so gut aufbereitet wie heute. Es ist auch nicht ein Mangel an Arbeitskräften. Wir wissen alle, es gibt einen Überschuss an Arbeitskräften. Wir haben viele hoch ausgebildete Arbeitskräfte. Wir haben eigentlich alles. Wir haben Arbeitskraft, wir haben Kapital. Wir haben Wissen geradezu im Überfluss. Was fehlt, sind Menschen, die aus diesen Ressourcen etwas machen. Das ist das Spannende. Das schafft vielleicht, hoffentlich, die bessere Ökologie. Es schafft vielleicht Arbeitsplätze, die dauerhaft sind und die lebenswert sind. Und dann sagt jemand, nachdem diese Überzeugungsarbeit gelungen ist, ja, dann werde ich ja auch so ein Schwein. Und ich habe immer gedacht, das kommt so aus der Vergangenheit, weil ja FU Berlin und die Geschichte so antikapitalistisch, Studentenbewegung. Und heute bin ich nicht mehr so sicher, ob das wirklich nur aus der Vergangenheit kommt. Wir haben ja vor allen Augen erlebt, was an Abgrund sich aufgetan hat in dieser Finanzkrise, wir wissen noch gar nicht, ob wir schon alles gesehen haben. Diese E-Mail ist legendär geworden. Das sieht man auch, man hat gewusst, was da passiert. Es ist nicht so, dass so Unschuldige aus Versehen in eine Katastrophe geraten sind. Man hat gewusst, was passiert. Das sagt jemand über die Wall Street Banker. Paul Krugman, Nobelpreisträger für Ökonomie, sagt in einem Kommentar der Herald Tribune, it's a bunch of crooks, es ist ein Haufen von Gaunern, and we can do without them. Also jemand, der eigentlich von seinem Hintergrund her etwas vorsichtiger oder normalerweise etwas vorsichtig als Wissenschaftler und als Nobelpreisträger argumentiert, und da ist ihm offenbar, wir sagen, die Hutschnur gerissen, und er hat gesagt, it's a bunch of crooks and we can do without them. Ich sage das deswegen, weil es mehr ist als nur diese Firmen, die etwas gemacht haben, die Papiere konstruiert haben, von denen sie wussten, was sie tun, die diese Papiere beschönigt haben, die sie an mehr oder weniger naive oder auch sorglose Institutionen und Kunden weitergereicht haben und die dann, und das ist ja die Krönung des Ganzen, gegen diese ihre eigenen Papiere selber spekuliert haben. Das ist ja der Vorwurf gegen Goldman Sachs, eine der angesehensten, wenn nicht die angesehenste Firma an der Wall Street, wo man sagt, ihr habt etwas gemacht, von dem ihr wusstet, was es ist, ihr habt es verkauft und ihr habt dann auch noch gegen diese Papiere spekuliert. Und das ist kriminell. Und dafür versuchen wir euch anzuklagen. Warum sage ich das? Weil wir natürlich in einer Situation sind, die, glaube ich, einzigartig ist. Es gibt in den USA eine Bewegung, die an Boden gewinnt, unterstützt von Demokraten wie auch Republikanern, die sagt, it's a bailout crime. Es war nicht nur ein Crime, was da passiert ist von den Institutionen, es ist auch dann, was hinterher passiert ist, ein Verbrechen. Und wir wollen aufklären, was ist da gelaufen? Waren da nicht die Banker unter sich, die sich selber sozusagen da wieder herausgeholt haben und das mit Steuermitteln? Das ist deswegen wichtig, weil ich glaube, wir müssen drei verschiedene Krisen unterscheiden, in die wir jetzt kommen. Das eine ist die Finanzkrise, die ist hinreichend beschrieben. Das zweite ist eine Krise der Staatsschulden, da sind wir mittendrin und wissen noch nicht richtig, wie das ausgeht. Und das dritte ist, glaube ich, etwas, was uns noch bevorsteht. Ich erinnere mich an die Asienkrise. Damals ist der Westen aufgetreten, vor allem amerikanische Banken, und haben gesagt, ihr müsst eure Banken bankrott gehen lassen. Die haben sich falsch verhalten, die sind unprofessionell. Ihr müsst die in den Bankrott führen, weil ihr dann schnell wieder rauskommt und auch die bestraft, sozusagen, die vorher Gewinne gemacht haben auf unsolide Weise und dann in diese Situation geraten sind. Und ich weiß noch genau, es gab eine Diskussion in Thailand, da wurde ein Central Bankruptcy Court eingerichtet, also ein eigenes Gericht, um diese Bankrotte zu beschleunigen. Und man sagt, ungefähr 90% der Entrepreneurial Class in Thailand ist damals bankrott gegangen. Mit einem Konzept, das vom IMF stammt, das vor allem aus dem Westen gepredigt wurde. Westliche Prinzipien, die sagten, ihr müsst hier in dieser Krise, ihr habt euch übernommen, ihr habt zu viel Geld ausgegeben, ihr habt zu leicht Kredite verliehen, ihr müsst in dieser Krise hart durchgreifen und euch wieder auf die Beine bringen und die Schuldigen bestrafen, bankrott. Kein Bailout. Das ist die Glaubwürdigkeitskrise auf der internationalen Ebene. Diese sowieso schon etwas Besserwisser aus dem Westen, die immer kommen und sagen, die Menschenrechte und die Natur und so. Und das wird uns noch eine Weile betreffen. Und die dann kommen und das durchgesetzt haben. Der IMF hat sich in der Asienkrise voll durchgesetzt. Und die westlichen Banker, die da verschuldet waren, haben sich voll durchgesetzt. Und jetzt kommt man und sagt, ja, wenn es uns betrifft, da ist es plötzlich alles ganz anders. Keine Bankrotte, sondern Bailout. Und da ist die nächste, die Glaubwürdigkeitskrise hat zwei Punkte. Der eine Punkt ist international. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir mit den besten Prinzipien nach Asien kommen und faule Eier um die Ohren bekommen, weil es heißt, schon wieder kommen diese Besserwisser, schon wieder. Und wir wissen, wie wichtig das ist. Der Vorredner hat es, glaube ich, sehr äußerst überzeugend dargelegt. Also diese Glaubwürdigkeitskrise, in die wir uns hineinmanövriert haben, die wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und sie hat noch einen zweiten Aspekt im Inland. Wem wollen Sie denn sagen, dass er sparen soll, wenn man Milliarden, Hunderte von Milliarden in diese Bailouts gegeben hat? Wem wollen Sie denn auffordern? Den Lehrer, den Hartz-IV-Mann? Wem wollen Sie denn sagen, spare, und dann gehen über Nacht Hunderte von Milliarden weg, und das in ein Land, das betrogen hat mit Statistiken, was auch gar nicht bestritten wird, das mit Statistiken betrogen hat, um in einen Währungsverbund zu kommen. Und man sagt, na nein, jetzt muss dieser Währungsverbund gerettet werden. Das ist systemisch, dieses neue Wort systemisch. Dieses Wort systemisch heißt nichts weiter, als wenn Sie groß genug sind, können Sie betrügen, und Sie kommen raus, weil Sie groß genug sind, weil Sie die Politik erpressen können, weil Sie natürlich mit den Arbeitsplätzen und solchen Dingen argumentieren können. Und die Moral, die wir daraus lernen, die Ethik, die wir daraus lernen, heißt, versuchen Sie mit allen Mitteln schnell groß zu werden. Und wenn Sie groß genug sind, dann können Sie Schweinereien machen, dann können Sie in Ihren Spekulationen falsch liegen, dann werden Sie herausgehauen, und zwar mit dem Geld der Steuerzahler. Und das ist systemisch, das muss so sein. Diese Glaubwürdigkeitskrise wird uns eine Weile noch begleiten. Das ist ein Satz, der klingt sehr vernünftig. Wenn man ihn so liest, denkt man es vielleicht von Thomas Jefferson oder von George Washington. Ich will Ihnen nicht vorenthalten, von wem dieser Satz ist. Einer der legendärsten und brutalsten Gangster aller Zeiten, geradezu prophetisch, geradezu prophetisch. It's a bunch of crooks. Dies gesagt habend, sollten wir uns an die eigene Nase fassen und sagen, okay, schön ist es immer, wenn die anderen die Bösen sind. Schön ist es, wenn die anderen die Bösen sind. Dann ist es klar, die verstoßen gegen Ethik. Wir müssen etwas tun, ermitteln, möglicherweise einsperren, versuchen, diese Bailout-Geschichte aufzuarbeiten und es nicht nochmal so zu machen. Und es wird noch öfter Fälle geben. Diese Geschichte mit den Staatsschulden und dem Bailout von Griechenland und anderen ist noch lange nicht ausgestanden. Schön ist es immer, wenn die anderen die Bösen sind. Wie ist es denn mit uns selber? Und ich versuche mal, nachdem das so die Makroebene war, die Mikroebene der Ökonomie oder auch des Entrepreneurs zu beleuchten. Und man kann viele Beispiele wählen, aber ich wähle eines, das, glaube ich, ganz gut verständlich ist und das in vielen Bereichen vorkommt. Und der Fachausdruck dafür heißt die Abbruchkante der Qualität. Was ist das? Wenn ich Tee handle, dann gibt es Experten, die viel über Teequalität verstehen, die Tee testen und die Tee mischen. Und die werden hoch bezahlt. Warum? Weil von ihnen abhängt, ob man teure Tees in diese Mischung bringt oder preiswerte Tees. Und was von ihnen verlangt wird, ist die Abbruchkante der Qualität. Das geht nämlich nicht gleichmäßig, sondern man kann eine Weile billige Ware hineinschieben in die Mischung, ohne dass man es richtig merkt. Und dann gibt es einen Punkt, wo es auffällt. Sie können das Beispiel Wein nehmen. Wenn Sie ein paar Tropfen Wein in eine Flasche schütten, das merkt man nicht. Aber irgendwann, bei 5% oder so, merken Sie, irgendwas ist mit dem Wein nicht in Ordnung. Der schmeckt eigentlich nicht so, wie er schmecken soll. Und diese Experten werden hoch bezahlt. Und ich habe in meiner Naivität Teehandel, Teekampagne geglaubt, die werden hoch bezahlt, damit ich die beste Qualität bekomme, als Händler und als Kunde. Das ist völlig falsch. Die werden hoch bezahlt, damit ich möglichst lange preiswerte, billige Ware hineinschieben kann, bis es der Kunde merkt. Und man muss ein bisschen den Sicherheitsabstand lassen. An den Wasserfall dürfen Sie auch nicht zu eng ran. Sie lassen am besten ein bisschen Sicherheit, damit Sie nicht in die Gefahr kommen, da in diese Abbruchkante zu geraten. Also der Experte wird bezahlt dafür, eigentlich ein Stück weit an der Stelle zu verhindern, dass gute Qualität ist, dass saubere Qualität ist, sondern er wird da geradezu das Modell für diese Art. So, warum ich das sage, ist, wie würden Sie selber entscheiden, wenn Sie Tee, wenn Sie Schokolade, wenn Sie andere Produkte machen, wo genau diese Abbruchkante der Qualität eine Rolle spielt? Wie würden Sie entscheiden? Ist es strafbar? Klare Antwort, nein. Fällt es überhaupt auf? Klare Antwort, nein, weil Sie ja so ein bisschen mit Abstand zu dieser Abbruchkante der Qualität stehen bleiben. Also es ist nicht strafbar, es fällt nicht auf. Nur Sie oder Ihr Lagerchef oder wer immer damit zu tun hat, weiß überhaupt davon. Die Chance, dass es herauskommt, dass es auffällt, ist fast null. So, wie würden Sie sich verhalten? Es geht um viel Geld, es geht um Ihr Geld. Und wie verhalten Sie sich, wenn Sie in einer Situation stehen, Konkurrenz, wo Ihnen das Wasser bis zum Hals steht? Wenn Sie möglicherweise vor einem Bankrott stehen, wie verhalten wir uns? Was ich damit sagen will, ist, das Schwein ist in jedem von uns. Wie verhalte ich mich in der Situation? Ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Die Diskussion gab es schon mal. Stichwort Genossenschaftswesen. Vorletztes Jahrhundert, ungefähr so 1850, 1860 begonnen. Die These, kann man in einer Konkurrenzwirtschaft, Markt, kann man dort Gutes tun oder muss man sich nicht an diese Konkurrenz, an den Mainstream anpassen? Und die These war Unvereinbarkeit. Sie können es nicht. Sie können es nicht. Und es gab eine Genossenschaftsbewegung, die hat das versucht. Und das Ergebnis war so etwas wie die These, du musst entweder mitschwimmen in diesem Mainstream, in der Ethik, in Anführungszeichen, des Marktes, oder du schaltest aus. Und das hat man vorgeführt. Und einer hat das aufgeschrieben. Das hat man vorgeführt. Diese Genossenschaften gerieten systematisch in einen Konflikt, nämlich sie spalteten sich. Und es gab zwei Fraktionen typischerweise. Die eine Fraktion sagte, wir sind hier angetreten, um es besser zu machen als diese Unternehmen draußen. Wir sind angetreten, dass wir bessere Qualität, unsere Menschen besser behandeln, dass wir sie vielleicht besser bezahlen. Dafür sind wir angetreten, das geben wir nicht auf. Und es gab eine andere Gruppe, die hat gesagt, dann gehen wir bankrott. Wir müssen uns so verhalten, dass wir am Markt überleben. Und das heißt, wir müssen uns an den Markt anpassen. Und wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, dann müssen wir Dinge machen, die wir nicht so wollten. Aber wir sind vielleicht immer noch ein bisschen besser. Aber jedenfalls im Grunde genommen diktiert uns der Markt die Ethik, die wir einbringen können. Die haben sich in bitterer Weise gestritten. Und jemand, der das aufgeschrieben hat, ein glühender Verehrer und Mitglied der Genossenschaftsbewegung, Franz Oppenheimer, selber in Berlin die Genossenschaft Eden gegründet, die es in Resten, jedenfalls die Gebäude noch gibt, der hat irgendwann das zusammengefasst und hat diesen Satz gesagt. Ein vernichtender Satz. Macht das nicht mehr. Keine Energie mehr in diesem Bereich. Es hat keinen Sinn. 1916. Ein Mann, der unbestechlich war, weil er selber begeisterter Genossenschaftler war. Das Eden, das war Landwirtschaft, das war Wohnen, das war natürlich Handel. So, also die These unvereinbar, wenden wir uns was anderem zu, da können wir nicht ansetzen. Jetzt kann man fragen, ist die These richtig? Und das wirft ein Problem auf. Das heißt, kann man eigentlich zu ethischem Verhalten erziehen? Das ist ja der erste Punkt. Und dann die Frage, wie kann ich es denn durchhalten? Kann man zu ethischem Verhalten erziehen? Ein Bild, das mir sehr lange prägend für mich war. Ein Aufenthalt an der berühmten Harvard Business School. Professor Harold Stevenson, einer der Pioniere des Entrepreneurship in den USA, hält eine Rede und sagt, wir sind stolz darauf, dass wir in Harvard, ich glaube es war 1996, also vor der Finanzkrise, dass wir Ethik in den Businessplan unserer Business Administration Studenten aufgenommen haben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Die Fakultät ist stolz auf diesen Schritt. Ethik ist jetzt Teil unserer Ausbildung. Und dann macht er eine Pause sagte nichts mehr, unvermittelt, und die Pause wurde immer länger. Eine halbe Minute, eine Minute. Ich muss dazu sagen, der Harold Stevenson hat ein relativ rotes Gesicht. Man denkt, oh wei, er sah kränkelnd aus, er sagt nichts mehr, ist mit ihm was nicht in Ordnung? Ist was, ja. Und er dehnte diese Pause aus und dann sagte er den Satz: Anybody in this room foolish enough to believe that we can do it like that? Irgendjemand so bescheuert, dass er glaubt, das kann man so machen. Wir nehmen Ethik in den Studienplan auf und dann passiert Ethik draußen. Wie könnte man denn stattdessen? Was hat Harold Stevenson für eine Antwort gegeben? Was könnte man stattdessen? Es gibt ein paar Tendenzen, die in unsere Richtung spielen. Eine These heißt Professionalisierungstendenz. Gute Leute sind selten. Es gibt diesen Begriff des War for Talent. Gute Leute sind selten, die haben einen gewissen Stolz, sie haben eine gewisse Achtung vor sich selbst und man kann sie nicht zu allem und jedem kriegen. Sie folgen professionellen Standards und nicht unbedingt den Standards, den man ihnen vorgeben will. Und im Zweifel verlassen sie das Unternehmen, weil sie wissen, sie sind woanders gefragt und gehen woanders hin. Richard Florida, The Creative Manifesto, kommt das nochmal deutlich raus. Heute sind die entscheidenden Fragen, wo finde ich eine Atmosphäre, wo ich als Professional, als Experte in meinem Gebiet mich wohlfühle, wo finde ich die richtigen Menschen, wo finde ich das richtige kulturelle Umfeld, damit ich da gut arbeiten kann. Also, Professionalisierungsthese ist etwas, was man ein Stück weit in favor of ethics formulieren kann. Ich würde mal folgende These aufstellen. Die Personen unterliegen, gerade auch die Entrepreneurs, unterliegen so etwas wie Werten, die mit ihrer Person verknüpft sind, sage ich es mal. Und diese Konzerne, nicht alle, wir sollten nicht verallgemeinern, aber es gibt die Tendenz, diese 3-Monats-Horizonte, Maximal-Jahres-Horizonte, Sie hatten es vorher gesagt, die verführen natürlich dazu, tatsächlich voll gewinnmaximierend zu arbeiten. Und nun gibt es viele Untersuchungen über Gründer und deren Motivation und auch ihr Verhalten, und da kommt eigentlich etwas anderes heraus. Da kommt nicht heraus, dass das Gutmenschen sind und dass die sich von vornherein ethisch verhalten oder auch nur verhalten wollen, aber es kommt heraus, ein differenziertes Bild, es ist nicht nur Gewinnmaximierung, sondern ist es so etwas wie Stolz auf das eigene Produkt, es ist Stolz darauf, etwas zu bewegen, es hat eine gewisse Zufriedenheit, etwas auf die Beine gestellt zu haben, das mit dem eigenen Herrn, so ich sage immer, ein eigenes Ideenkind entwickelt zu haben im Kopf und es dann auch wirklich in die Wirklichkeit, in den Markt gebracht zu haben. Das ist ein gewisser Stolz, den vielleicht Männer an der Stelle noch stärker empfinden, weil sie das normale biologische Äquivalent gar nicht haben. Dieses Element, dass es eben nicht nur um Gewinnmaximierung geht, ist, glaube ich, ein wichtiges Element, wenn wir überhaupt ernsthaft sagen wollen, wir möchten eine Ökonomie, die sich ein Stück weit ethischer verhält als vielleicht heute. Richard Branson, ein hocherfolgreicher Unternehmer, vielleicht einer der erfolgreichsten im Moment, hat das auch sehr klar gesagt in seiner Biografie, die ich für sehr lesenswert halte und empfehle, weil da eine Menge der Schablonen, die wir sonst so über Entrepreneurs führen, da doch überzeugend gegengehalten wird. Wieder kein Gutmensch, aber er macht eine Menge, das sich sehen lassen kann. Klingt zum ersten Mal an, dass es noch mehr gibt als nur diese Profitmaximierung, aber dass die durchaus sozusagen wertvoll für den Betreffenden ist. Geld ist nicht der einzige Wert, es gibt auch andere Werte, die vielleicht in der Skala sogar höher stehen. Meine eigene Erfahrung ist positiv an dieser Stelle, das kann ich sagen. Ich habe eine Reihe von Startups begleitet, selber initiiert, die Kampagne seit 30 Jahren. Wie passiert das genau? Und ich finde ja, man sollte nicht nur über Ethik pauschal sprechen und uns alle auffordern und Sie sehen, wie großartig dieses Land der Ethik ist, sondern genau hingucken. Wie passiert das denn? Der erste Schritt ist Fokussierung. Sie sind irgendwie dazugekommen, dass Tee etwas ist, was es lohnt, näher zu betrachten und da möglicherweise ein Ideenkind zu entwickeln. Ich sage immer dazu, ich war selber gar nicht Teetrinker, ich verstand von Tee nichts und ich würde heute dazu sagen, das war wahrscheinlich ein Vorteil, weil man dann etwas weniger von den Konventionen geprägt an die Materie herangeht. Sie bekommen eine Art Teeblick. Ich habe, ohne dass ich jemals eine Sequenz zu Tee irgendwie gelernt hätte, einfach über diesen Teeblick. Da ist ein Teegeschäft, da steht was über Tee, da gibt es ein Buch über Tee, da gibt es Bilder über Tee. Also man lernt wie von selber, wie Kinder auch lernen. Denen geben sie ja nicht Lernsequenzen vor, sondern die begreifen, erfassen auch noch viel stärker mit dem Körper als wir Erwachsenen. Also man bekommt diesen Teeblick und wenn man Glück hat, ist dieses Lernen in einer Weise, was der Csikszentmihalyi, dieser Psychologe aus den USA, Flow genannt hat. Nämlich, wenn Sie das Glück haben und das so passiert, mit Ihnen passiert, oder ein bisschen kann man es auch steuern, dass die Anforderungen steigen, das ist wichtig für Flow, dass Sie nicht immer das Gleiche machen, dass die Anforderungen steigen, dass Sie selber mitwachsen, mitlernen in diesem Prozess und ein Unternehmen zu gründen und zu leiten, ist ein Prozess, der Sie fordert, überhaupt keine Frage. Und gleichzeitig darf es nicht langweilig sein, darf nicht Routine werden, sonst fallen Sie unten raus. Das ist ein Kanal, dieses Flow, der so nach, schräg nach rechts oben geht im Chart und Sie müssen in diesem Kanal bleiben. Wird es zu stressvoll, fliegen Sie nach oben aus dem Kanal raus und es ist nicht mehr Flow, sondern es ist Überarbeitung, Stress und fallen Sie nach unten raus, weil es zu sehr Routine wird, wird es langweilig und Sie fangen an, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und innere Kündigung oder so etwas. Also dieser Flow ist interessant und wiederum eine interessante Berufsperspektive, weil Sie in wenigen Berufsfeldern, vielleicht von Kunst abgesehen, wenn Sie das Glück haben und so halbwegs sich davon ernähren können, von Kunst abgesehen ist Entrepreneurship der Bereich, wo dieser Flow durchaus realistisch ist. Und was ich auch dazu sagen kann, ist die Menschen, die ich begleitet habe, aber das werden Sie auch von Unternehmern erleben, wenn sie die sprechen hören, wenn sie sehen, wie sie mit ihrem Leben umgehen, dass da eine Art von Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat, sei es, weil sie Glück hatten von ihren Umständen. Die meisten, gerade die Mittelständler, haben es oft erarbeiten müssen, haben sich hocharbeiten müssen, dass da etwas rauskommt wie eine Persönlichkeitsentwicklung, die positiv ist. Sie werden kommunikativ, sie werden zumindest im späteren Teil ihres Lebens Sponsoren, nehmen Sie solche Leute wie Rockefeller, ein brutaler Unternehmer. Standard Oil war eine der brutalsten Unternehmensgeschichten so des Beginns des 20. Jahrhunderts. Die ganze amerikanische Antitrust-Bewegung beruht eigentlich auf dieser Standard Oil-Geschichte. Aber auch der Herr Rockefeller hat im zweiten Teil seines Lebens eine Stiftung eingerichtet, die ihresgleichen sucht bis heute. Die meisten von Ihnen würden sich glücklich schätzen, einen Grant dieser Stiftung zu bekommen. Das Gleiche gilt für andere Personen. Dale Carnegie, auch kein Gutmensch oder Schöngeist, aber er hat im zweiten Teil seines Lebens eine Stiftung eingerichtet, die es bis heute gibt. Oder die Vanderbilts oder andere Leute. Also auch da wieder, das ist die Attraktivität dieses Unternehmerischen, wenn man denn über ein Businessmodell, über ein Konzept verfügt, wo man nicht mit der Halskrause im Wasser steht. Aber sozusagen die Chance, ein Stück, ich will ja versuchen, Trends darzustellen oder ich will versuchen, dieser Ethik ein bisschen Boden zu schaffen, sodass wir nicht nur an das Gewissen appellieren müssen und an die Anständigkeit, sondern sagen, es hängt auch ein bisschen von den Bedingungen ab, ob sich das denn so durchhält. Auch da wieder der Richard Branson, der das sehr schön ausdrückt. Der Stolz eigentlich auf die Arbeit und der Erfolg, der eher so das Geld, das ist so die Erfolgsmessung, aber es ist eigentlich nicht der Antrieb. Kann man bei vielen Entrepreneurs feststellen. Und dann kommt man zu der Frage, ist es nicht vielleicht doch vereinbar? Sprach der Franz Oppenheimer 1916 vielleicht für Bedingungen, die es heute so nicht mehr gibt oder die sich doch verändert haben? Man kann sagen, dass es heute eine Reihe von Faktoren gibt, die ein Markt, ein Konkurrenzsystem schaffen, ein Umfeld schaffen, das durchaus ethisches Verhalten eher unterstützt als früher. Das ist das Bildungsniveau. Man kann den Leuten nicht mehr alles aufschwätzen. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die für mehr Innovation, für mehr Information in diesem Bereich, Innovation und Information in dem Bereich Vergleich sorgen. Sie haben heute natürlich ganz andere Vergleichsmöglichkeiten, als Sie das früher hatten. Und von daher kann man sagen, diese These der Moralisierung des Marktes, so wie ich sie verstehe, heißt das, es gibt Entwicklungstendenzen, die sozusagen dazu führen, dass die meisten Schweinereien entweder nicht passieren oder doch schwerer durchhaltbar sind wie früher, dass das ein Stück weit in eine positive Richtung geht. Ich glaube, es klingt ein bisschen, als hätte es der Karl Valentin gesagt, aber ich glaube, es ist ein richtiger Satz. Heute kann man sagen, Business muss mehr sein als nur dieses ganz platte, sozusagen gewinnorientierte, gewinnmaximierende Business. Guy Kawasaki, einer der Mitgründer von Apple, hat das sehr schön auf den Begriff gebracht. Eigentlich kann man heute gründen, und jetzt kommen wir näher heran, an das müssten wir nicht in der Ökologie ganz andere Unternehmen haben, müssten wir nicht in anderen Bereichen Unternehmen haben, die sich Themen, die sich Produkten widmen, die sozusagen näher an dem sind, was wir wirklich brauchen, die näher an diesem Anspruch Ethik sind. Und er sagt, eigentlich ist es, suche dir ein Anliegen, setze dich für ein Anliegen ein, mache etwas, was Bedeutung hat. Setze dich für ein Anliegen ein. Und damit sind wir bei einem anderen Verständnis als dem, ich mache mich selbstständig, ich noch ein Copyshop, noch ein Friseur. Also Entrepreneurship, deswegen die Einleitung Entrepreneur, der Begriff hat sich international durchgesetzt, auch in Deutschland in der Forschung hat er sich durchgesetzt, in den Medien und so leider nicht. Also dieser Entrepreneur, der das Neue macht, der sich für ein Anliegen einsetzt. Als Business Entrepreneur, als Social Entrepreneur, vielleicht auch als Cultural Entrepreneur. Das ist ein schöner Satz. Und der nächste Satz bei Guy Kawasaki heißt gleich, it took me 20 years to come to this conclusion. Weil man am Anfang alles anders hört. Man muss sich mit Steuerrecht beschäftigen, man muss sich die Buchhaltung aneignen, man muss Marketing, man muss Personalführung, man muss Arbeitsrecht und so weiter alles machen. Da kommt ein ganz anderer. Also da öffnet sich fast ein Tor für Entrepreneurship, was weggeht von dem, was ja viele Menschen abschreckt, gerade sozial engagierte Menschen oder künstlerisch engagierte Menschen, dass man sich von ihnen erwartet, dass sie sich in Buchhaltungsrechnungswesen, Bilanz und alle diese Sachen einarbeiten. Ich könnte Ihnen eine lange Liste zeigen, nur mit Überschriften, wo man sich angeblich alles einarbeiten muss, wo Sie sehen, allein schon die Überschriften schlagen Sie tot. Noch nicht mal die Teilüberschriften und die ganzen Inhalte, schon die Überschriften sind zu viel. Wir müssen natürlich Entrepreneurship anders angehen, ein Anliegen haben, dieses Anliegen umsetzen und dann arbeitsteilig vorgehen. Es gibt genug Buchhalter, es gibt sogar sehr viele arbeitslose Buchhalter, die Sie einstellen können. Es ist völliger Irrsinn, sich in die heute schwierigen Fragen von etwa Rechnungswesen oder Steuerrecht, Deutschen sind Weltmeister im Steuerrecht, es gibt nirgends so viel Literatur zum Steuerrecht wie bei uns. Also sich dort einzuarbeiten, ist ganz aussichtslos. Es geht darum, dass Sie sich für ein Anliegen einsetzen und sich darauf beschränken. Es geht um Ihren Kopf, vielleicht auch um Ihr Herz. Es geht darum, dass Sie heute nicht mehr abhängig sind von Teilen, die früher maßgebend waren. Wenn Sie ein Stahlwerk gründen wollten, brauchten Sie Kapital, vor allem Kapital. Und Sie brauchten Management und gute Beziehungen zur Politik und zu den Banken. Heute können Sie gründen, fast ohne Kapital. Oder das bisschen Kapital, was Sie brauchen, bekommen Sie im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie. Selbst in den USA, die ja legendär sind für Venture Capital und Finanzierungsmodelle, auch in den USA sind 70% aller Neugründungen aus dem 3Fs, Family, Friends and Fools. Also es gibt Chancen. Vielleicht eine Episode dazu, die das eigentlich sehr schön belegt. Nestle, ein Weltkonzern, Lebensmittelweltkonzern, möglicherweise sogar der am besten geführte. Und dann gibt es einen Herrn Hipp und die beiden konkurrieren auf dem Feld der Babynahrung. Ich kenne eine Managerin von Nestle, die in diesem Bereich tätig ist, die sagt, wir haben bei Nestle Labore, wir haben Untersuchungen, wir haben die modernste Instrumentarium, das man sich nur vorstellen kann und wir haben alle wissenschaftliche Literatur, wir machen wissenschaftliche Kongresse, wir wissen, wie Babynahrung geht und wir sind die Besten. Und dann sagt sie, und dieser Herr Hipp, der gewinnt kontinuierlich an Marktanteil. Warum? Das ist schön dahingesagt, was Nestle alles macht. Und wer alt genug ist, weiß, da gab es mal eine Geschichte, 6 Studenten gegen Nestle mit dem Spruch, Nestle tötet Babys. Weil diese Babynahrung, dieses Milchpulver in Afrika, wenn man normales Wasser reinschüttet in dieses Milchpulver, ist das natürlich ein Killer für diese Babys. Und diese 6 Studenten haben behauptet, das weiß eigentlich Nestle, dass es ihr Pulver normalerweise oder häufig unter ungünstigen Bedingungen eingesetzt wird. Es ist unverantwortlich, das überhaupt anzubieten. Es kam dann, also Nestle hat mit allen Mitteln juristisch und medientechnisch auf diese 6 Studenten eingeschlagen. Es war das erste große PR-Desaster, wenn ich so richtig sehe, in der neueren Geschichte, weil nämlich herauskam, die Studenten wurden verurteilt zu irgendeiner Minimalstrafe. Ich glaube, sie mussten 600 Mark oder was bezahlen. Also der Richter und alle fanden, da ist schon was dran an der Argumentation, aber man hätte es vielleicht nicht so drastisch sagen dürfen. Also Nestle hat das gewonnen, aber auf der Öffentlichkeitsebene ein totales Desaster. Und Nestle hat auch daraus gelernt und Shell hatte nicht daraus gelernt, diese Brent Spar, dieser Bohrturm, die haben es nochmal dann vorgeführt oder United Airlines, gibt eine der bestbesuchten Seiten im Internet, ist die Seite Fuck United Airlines, wo alle Kritiker und alle schlechten Vorkommnisse auf dieser Liste aufgelistet sind und United Airlines auch nach Jahren eigentlich kein Modell geschaffen hat, damit umzugehen. Also was man daraus sehen kann, ist, ich glaube, kein Mensch kann richtig vergleichen, was die Babynahrung nur wirklich da in dieser Dose hat, ob Nestle recht hat oder Hipp, aber Hipp gewinnt kontinuierlich an Marktanteil. Und was ich daraus lese, ist, dass ich glaube, die Menschen vertrauen mehr dieser Person. Natürlich haben die Medienleute gleich gelernt, und das hat dann den Wort Testimonial, das, was der Hipp so vorgeführt hat, das heißt jetzt Testimonial und jeder Firmenchef muss jetzt auch ein Testimonial machen. Ich weiß nicht, ob es so ankommt. Ich glaube, dass der Herr Hipp, gerade weil er sich auch sehr im sozialen Bereich und kulturellen Bereich engagiert und da auch viel Geld ausgibt, einfach überzeugender ist. Also Konzern gegen den Einzelnen gewinnt der Einzelne. Das finde ich nun sehr positiv. Das finde ich sehr positiv. Egal, wer die bessere Babynahrung macht, es gibt offenbar in der Bevölkerung eine Stimmung, die heißt, dem vertrauen wir eher. Der scheint uns im Zweifel, wenn wir selber nicht genau vergleichen können, glaubwürdiger. Also es gibt so etwas, würde ich es nennen, Ökonomie der Authentizität, die vielleicht etwas anderes ist, als was noch vor 30 oder 50 Jahren da eine Rolle spielte. Jemand, den ich als Cultural Entrepreneur bezeichnen würde, Friedensreich Hundertwasser, Kreativität fängt schon bei seinem Namen an. Er heißt eigentlich Friedrich Stohwasser und hat das zu Friedensreich Hundertwasser gemacht. Er ist einer der Künstler, der auf der ganzen Welt beliebt ist, glaube ich, nur noch mit Charlie Chaplin zu vergleichen. Alle verstehen ihn in allen Kulturkreisen. Er war überall auf der Welt. Er war in Asien, er war in Afrika, er war in den USA, er war überall in Europa, er war in Chiang Mai, er war er war überall. Und alle wollten, dass er ein Haus baut. Und dieser Satz, weil wir ja doch immer denken, die anderen, wir brauchen die anderen. Also dieser Satz, und ich würde natürlich auf Entrepreneurship anwenden, natürlich brauchen wir auch die Politik und die Gesetze, aber wir brauchen auch ein Stück uns selber, diese Paradiese zu schaffen. Das finde ich, hat er sehr schön gesagt. Die kann man nicht suchen. Paradiessucher zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Die glaubten, in der Südsee läge das. Und sie kann man auch nicht finden, sondern man muss sie selber machen. Man muss sie selber machen und das gilt auch in der Wirtschaft. Und Sie sehen das ja an seinen Entwürfen. Übrigens, er war ja Maler. Er hat sich einen Namen gemacht als Maler, obwohl er nach 3 Wochen aus der Akademie wieder weg ist. Beim zweiten Akademieversuch hat er es nur einen Tag ausgehalten. Die Akademie hat dann versucht, sich, als er berühmt wurde, mit ihm zu versöhnen. Und er hatte eine Nacktrede gehalten. Das war dann der Akademie doch zu viel. Die Versöhnung fand nicht statt. Also er war ein Außenseiter, aber immerhin ein anerkannter Maler. Aber richtig berühmt wurde er als Architekt. Hat er Architektur gelernt? Nein. Ist er von den Architekten anerkannt worden? Nein. Das Freundlichste noch, was sie über ihn gesagt haben, war Behübscher. Er sei ein Behübscher. Er würde die Sachen irgendwie so ein bisschen anmalen und so. Also die Architekten sind nicht seine Freunde. Gleichzeitig hat er einen Impuls in der Architektur hinterlassen, der seinesgleichen sucht. Wenn Sie in Wien herumlaufen, um das Haus herum, die Geschäfte und die anderen Häuser, da verbreitet sich das richtig. Alle haben sie so ein bisschen was von Hundertwasser angefangen. Und ja, auch ohne, dass er da hinterher sein muss. Ja, Hundertwasser, Cultural Entrepreneurship. Also er nimmt seine Malerei, er nimmt seine Ideen, wartet nicht darauf, dass ihn die Experten anerkennen, sondern macht es und kommt damit an, und schafft Stücke von ja, Architektur, wo er sagt, das sind nicht so Nützlichkeitskäfige, ist er besonders gegen das Bauhaus angetreten und dieses moderne Verständnis von Nützlichkeit. Er sagt, es geht nicht um Nützlichkeit an solche und nur Einsparungen, sondern es geht um das Lebenswerte, um etwas, wie sich die Menschen darin wohlfühlen. Also er hat eigentlich der Funktion der bloßen Architektur, Räume zu schaffen, und die preiswert zu bauen, eine zweite Dimension dazugefügt. Entrepreneurship als jemand, der mehr als nur eine Funktion erfüllt. Auch das ein Zukunftsthema, weil wir natürlich beim Entrepreneurship aufpassen müssen, dass wir nicht nur Gewinne erzielen, sondern dass wir nachhaltig sind, dass es sozial lebbar ist, dass es dem Betreffenden Spaß macht und er sich nicht völlig überarbeitet und einen Herzinfarkt daran eingeht. Auch Anleihen aus der Geschichte Napoleon Hill, ein Unternehmensberater der anderen Art, vor McKinsey, aber auch vor McKinsey in seiner Fantasie und in seinem Denken. Ein wunderschöner Satz. Ich sage auch immer, Ideenkinder, Entrepreneurship sind zunächst mal Ideenkinder. Und das andere muss man dann arbeitsteilig angehen, diese Ideenkinder. Ja, und da kommen wir zu dem Thema, können wir wirklich mitspielen? Können wir wirklich mitspielen? Democratize Innovation. Der Erik van Hippel, von dem dieser Begriff stammt und der ja auch als Innovationspapst am MIT da sehr viel Eigenes bewirkt hat, der sagt, ja, wir können es. Gerade heute, wo es nicht mehr nur um Forschung geht und Bereiche, gerade auch wenn es darum geht, Dinge lebenswerter, liebenswerter zu machen. Und ich fand an ihm auch ganz besonders überzeugend, wenn man sein Büro besucht, da ist da so etwas wie, ich nenne es mal so eine Mischung aus Wartehalle eines Vorstadtbahnhofs und einer Jugendherberge. Da liegen Schlafsäcke herum, es liegt überhaupt ein Haufen in dem Raum herum. Und man denkt, das Büro eines berühmten Professors hat man sich eigentlich anders vorgestellt. Und ich war nicht der erste Besucher und er weiß offenbar, wie so Besucher reagieren. Dann sagt er, ja. Das ist so hier, wir glauben, das sei etwas, was Innovation fördert. Nicht die Kongresse, nicht die wissenschaftlichen Tagungen, die sind auch wichtig, das ist so Pfauenschlagen und das muss auch sein. Die haben auch ihre Berechtigung, aber Innovation passiert auf diesen Kongressen und Tagungen nicht, die passiert woanders. Und er sagte, Informalität, das ist es, Informalität. Und er sagt, eigentlich, wenn es nach ihm ginge, die Kaffeemaschine ist wichtig, nicht so eine kleine, sondern möglichst eine für alle Leute, sich vor der Kaffeemaschine zu treffen, das ist eine Chance für Innovation. Du, ich habe da ein Problem, ich komme nicht weiter. Hast du irgendeine Idee dazu? Kennst du irgendeinen? Ja, ruf den mal an, bezieh dich auf mich, ruf den mal an, vielleicht kann der dir weiterhelfen. Er sagt, so passiert Innovation. Und dann sagt er, wir haben einen, zum Teil schlafen seine Leute da bei ihm im Büro, deswegen die Schlafsäcke. Er sagt, wir haben einen, da wissen wir wirklich nicht, wo der herkommt. Es kann auch sein, dass das ein Penner ist, der unter irgendeiner Brücke eigentlich gewohnt hat und der jetzt bei uns hier eingezogen ist. Aber wir haben das Gefühl, wenn ich den angucke, ich habe das Gefühl, der ist hinter was her. Der ist hinter was her. Und es würde mich nicht wundern, wenn er morgen den Nobelpreis bekommt. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es tatsächlich ein Penner ist von draußen. Aber wir lassen ihn machen. Wir lassen ihn machen. Der gehört auch dazu. Innovation, Erik van Hippel. Und das kann man natürlich ein Stück weit unmittelbar übertragen auf Entrepreneurship. Entrepreneurship ist das Neue in die Welt bringen. Früher konnten wir es nicht, da ging es um Kapital. Heute geht es um unsere Köpfe. Und es geht darum, überzeugende Konzepte zu machen, die die Menschen für sich gewinnen. Die Kunden sind entscheidend. Das ist das Gute am Entrepreneurship. Nicht der Chef, nicht der oberste Behördenleiter, nicht irgendein Verein, sondern im Grunde genommen haben Sie die Chance, Ihre eigenen Sachen durchzusetzen, wenn Sie damit mit Ihrem Konzept und mit dem Produkt und mit dem Preis, das gehört auch alles dazu, aber vor allem auch mit dem Konzept, wenn Sie die Menschen erreichen. Und dieses Democratize Entrepreneurship ist natürlich eine Zukunftshoffnung, wenn es uns wirklich gelingt, in großem Maßstab denen Konkurrenz zu machen, den Goldman Sachs und den Lehman Brothers und anderen, denen Konkurrenz zu machen und sie ein Stück weit, nicht umgekehrt, die Guten scheiden aus, weil alle die Schweinereien machen und mich als Guter schlecht behaupten kann, Genossenschaftsbewegung von damals, sondern, dass wir etwas schaffen. Und das hat ja in Ansätzen, ist das ja da. Es gibt ja Bereiche, wo man das ein Stück weit erkennt. Dass wir eine Art von Culture of Entrepreneurship schaffen, wo die dominierenden Impulse eben welche sind aus diesem Bereich des Ethischen, ist ein hoher Anspruch, aber der besseren Produkte, der Produkte, die über Nachhaltigkeit ein Stück weit nachgedacht haben und nicht, das fängt schon an, dass es der eine Händler zum anderen fährt und da wieder gelagert wird und durch die Buchhaltung und dann wird es von dem Händler wieder frisch verpackt und zum nächsten Händler gefahren und da wird es wieder die Verpackung weggenommen, aufgerissen, ins Lager gestellt und wieder neu. Also wir müssen zum Beispiel, das ist ein Thema vielleicht der Zukunft, gucken, dass wir Handel anders denken, als wir das heute noch vorfinden. Matthias Horks hat das, finde ich, sehr schön auf einen Begriff gebracht, das eigentliche Movens, die eigentliche Motivation ist nicht dieses Akkumulation von Geld, die ja Walt Disney wunderschön in diesem Onkel Dagobert sozusagen auf den Begriff gebracht hat, der sich dann nur noch quasi mit den Goldstücken reibt und daraus seine Befriedigung bekommt, dass man etwas macht, einen spannenden Lebensentwurf, ein spannendes Lebenskunstwerk gestalten. Damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Wie könnte man sich das vorstellen? Ein Modell, ein faszinierendes Modell in der Geschichte gibt es. Und wir haben eine Dissertation am Fachbereich, die dieser Frage ein Stück nachgeht. Was ist da eigentlich genau passiert? Haben die Medicis das erfunden, was heute in der Finanzkrise hochaktuell ist, nämlich diese Papiere? Früher musste man Gold- und Silberbarren durchs Land fahren mit Soldaten und mit entsprechendem Aufwand, um eine Bezahlung zu tätigen. Dann hat jemand erfunden, es geht auch mit einem Papier und Siegel. Und selbst wenn ein Räuber dieses Papier sich aneignet, ist seine Chance, dass wenn er das vorzeigt, größer, dass er da gehängt wird, als dass er da Geld dafür bekommt, weil man sagt, der kann das gar nicht rechtmäßig erworben haben. Das war ja ein Durchbruch. War dieser Durchbruch von den Medicis, haben die das erfunden? Antwort, wenn ich der Dissertation folge, nein. Antwort ist, sie haben es umgesetzt, sie waren die Innovateure. Sie waren nicht der Erfinder, sondern die waren die Innovateure. Und was hat es eigentlich ausgemacht, dass da diese Explosion von Kreativität war? Sie wissen, in relativ kurzer Zeit sind sowohl in der Kunst, also in verschiedenen Bereichen der Kunst, Durchbrüche passiert, die Zentralperspektive etwa. Es sind Durchbrüche passiert in der Wissenschaft, in verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft, am bekanntesten vielleicht in der Astronomie. Und es sind Bereiche plötzlich sehr innovativ geworden, wie die Ökonomie, etwa das Finanzsystem, wofür die Medizis standen. Und was können wir daraus lernen? Und ich bin kein Historiker, ich bin kein Kunstgeschichtler, ich versuche es vom Entrepreneurship her zu verstehen. Die These, die ich aufstellen würde, ist, dass in diesem Florenz die Nähe einfach sehr stark war. Heute haben wir ja die Tendenz, dass die jeweilige Disziplin sich abschirmt. Auch viele Künstler schirmen sich ab, die Wissenschaften sowieso, und kommunizieren untereinander. Und dort in diesem engen Raum ist offenbar etwas passiert, dass die sich über die Schulter geguckt haben. Dass die ihre, wenn man mit Dahndorf hart sagt, Fachidiotentum überwunden haben. Wer nur von seinem Fach etwas versteht, sagt Dahndorf, versteht auch davon nichts. Ein kluger Satz. Die das überwunden haben und sozusagen sich gegenseitig ein Stück weit befruchteten. Und wir können heute sagen, Städte wie Barcelona oder New York, aber auch Berlin haben natürlich eine große Chance, so etwas hervorzubringen, wie eine Situation, wo man diese Grenzen der Disziplin wieder überspringt. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht eine Disziplin, sondern es ist ein übergreifender Gesichtspunkt, der von vielen Wissenschaftsdisziplinen her angegangen werden muss. Der Medici-Effekt, und es gibt Leute, die haben das ein bisschen weiter ausgearbeitet. Positive Turbulence ist ja ein Begriff, der stark an Schumpeter erinnert. Schumpeter, so der Vater des Entrepreneurship, mit seinem Begriff Creative Destruction, schöpferische Zerstörung, Creative Destruction. Das Gute ist der Feind, das Gute ist der Feind des Normalen und das Bessere ist der Feind des Guten, also Entrepreneurship als ein Prozess der kreativen Zerstörung. Und dieses Medici und Positive Turbulence versucht ein bisschen zu beschreiben, aus der Konvention ausbrechen. Ich sage meinen Studenten immer, Funktion statt Konvention. Nicht gucken, wie machen es die anderen, kann ich es da nicht ein Stück besser machen, sondern von der Funktion ausgehen und in die Funktion vielleicht auch sowas wie Nachhaltigkeit, soziale Verträglichkeit mit einbauen. Von der Funktion ausgehen und nicht dem Status quo hinterherlaufen oder den geringfügig an einer Stelle ein bisschen verbessern wollen. Multiple Perspectives, habe ich schon gesagt, ein Punkt, der diesen Medici-Charakter natürlich stark geprägt hat. Keeping speed, ja, also nicht zu zögerlich sein, nicht zu langsam gehen. Ich mag diesen Satz nicht. Früher hieß es, die Großen fressen die Kleinen und heute heißt es, die Schnellen fressen die Langsamen. Die Schnellen sind oft auch schneller bankrott. Also ich präferiere immer Leute, die dicke Bretter bohren, die an ihrem Thema arbeiten, die sich in ein Thema hineinknien und sei es nur ein Produkt, sei es nur ein Produkt. Diese Abbruchkante der Qualität, ich habe ja schon viel zu tun, wenn ich es wenigstens in einem Produkt schaffe, da herauszukommen aus dem Mainstream und herauszukommen aus der Konvention. Ja, Odysseus, das Beispiel, wenn klar ist, dass ich nicht an den Sirenen ungeschoren vorbeikomme, dann muss ich mich halt vorher anbinden, notfalls, auch ein Modell. Und wenn ich mich auf eine Sache beschränke, wenn ich nur da Chilling-Tee mache, dann kann ich da gar nicht so schummeln, dann komme ich erst gar nicht in die Versuchung. Also ja, man braucht Geschwindigkeit, aber ich würde auch dazu sagen, man muss auch gründlich arbeiten und diese Dinge wirklich gründlich durchdenken. Und je mehr Kriterien eine Rolle spielen, auch wenn es nur um ein Produkt geht, desto schwerer ist es ja, ein Businessmodell auszuarbeiten. Und die Menschen müssen mitkommen. Die dürfen nicht von der Innovation überfordert werden. Die muss man mitnehmen und da abholen, wo sie sind. Und jetzt kommt die spannendste Empfehlung von diesem Stanley Grischewitz ist, und das ist ja jemand, der Führungskräfte ausbildet, also auch Manager, ist Beschäftigung mit Kunst. Warum? Weil die Kunstbetrachtung lehrt uns, mehrere Perspektiven anzuwenden. Sie lehrt uns natürlich Toleranz. Sie lehrt uns, Dinge anders zu sehen als mit den gewohnten Augen. Und sie ist nicht nur eine kopfige Geschichte, sondern berührt uns auch emotional. Und diese Beschäftigung mit Kunst, die ja nicht so selbstverständlich ist, es gibt ja immer lange, gerade auch in Deutschland, diese Figur des Geist und Geld. Geist und Geld vertragen sich nicht. Also vielleicht ein bisschen, dass sich das Geld ein paar Kunstwerke anschafft, aber eigentlich diese Freiräume, dieses Künstlerische, dieses Unkonventionelle, dieses Infragestellen ist ja in Deutschland nicht immer das Populärste gewesen. Und von daher Kunst in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, das ist ein Modell, von dem wir ausgehen. Das Schöne, das Andersartige, die vielen Sichtweisen als Modell zu nehmen für Entrepreneurship, finde ich eine sehr gute Geschichte. Und um auch mal was Negatives zu sagen, das entsteht natürlich nicht, wenn Entrepreneurship nur aus den Subventionen heraus lebt oder wenn die besten oder die schnellsten Gründer diejenigen sind, die Antragsvirtuosen sind und wissen, wie man die staatlichen Töpfe am besten melkt. Ich habe auch nie verstanden, warum wir es so akzeptieren, dass es eine staatliche Bürokratie gibt, die in der Wirtschaftspolitik und auch in der Forschungspolitik die Daten setzt. Also wieso wissen Lebenszeitbeamte, wo es wirtschaftlich weitergeht? Da bin ich eher ein Anhänger von Wettbewerb. Und es gibt ja eine Fülle von Beispielen, also Wirtschaftspolitik, die Großrechner gefördert hat oder die im Osten eine ganze Reihe von Dingen gefördert hat, die überhaupt keinen Markt fanden. Oder die Grillkrebse. In den 70er Jahren war ein großes Thema Grillkrebse. Sie müssten eigentlich überall in den Lebensmittelläden Grillkrebse finden, weil es riesige Forschungsmittel gab, um die Grillkrebse in der Antarktis nutzbar zu machen. Also die Lebenszeitbeamten wissen offenbar, wo es wirtschaftlich lang geht, und sie predigen uns, dass wir mehr Kreativität in die Universitäten bringen müssen. Also die Behörden sozusagen und ihre Bürokratie sind die Vorlage, oder das sind diejenigen, auch meistens auch Lebenszeitbeamte, die jetzt die Kreativität mittels Fördermitteln, mittels dieser Zuckertöpfe in die Öffentlichkeit bringen. Das ist ein Weg, den ich nicht für sehr nützlich halte. Ich komme damit zum Schluss. Mein Plädoyer ist, wir müssen uns beteiligen. Wir müssen in diesem Feld der Wirtschaft mitspielen. Wir dürfen es nicht den Ökonomen überlassen. Wir müssen zusehen, dass wir in diesem Bereich Ökonomie rauskommen, aus dem nur den Experten überlassen. Und ich sehe da eine große Chance, dass wir mit allem dem, was uns auch bei dieser Tagung gesagt wird, ein Stück Entrepreneurship, vielleicht sogar ein so kräftiges Stück Entrepreneurship in Gang bringen, dass die Konkurrenzbedingungen sich auch ein Stück weit verändern zugunsten eines Entrepreneurship, das nachhaltig ist, das sozial verträglich ist, das vielleicht auch schön ist und das vielleicht sogar bis in den kulturellen Bereich hineingeht und Wirtschaft auf eine ganz andere Basis stellt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.